war ein guter Mann, der hatte einen Umhang an. Jesus war ein flotter Typ, den hatten alle Leute lieb. Jesus, der hatte langes Haar und braune Augen, wunderbar. Jesus hatte Latschen an, wie kein anderer Mann. Jesus, Jesus, du warst echt okay. Jesus, Jesus, every time fair play. Okay. Jesus, Jesus, every time fair play. Jesus war ein Bandesmann, am liebsten auf dem Ozean. Ja, und seine Zaubershow, die hatte wirklich Weltniveau. Ja, aus Wasser, da machte er Wein, wer will da nicht sein Kumpel sein? Aus einem Brötchen, da wurden zwei, Mensch, da komm doch noch mal vorbei. Jesus, Jesus, du warst echt okay. Jesus, Jesus, every time fair play. Every time fair play. Every time fair play.